lauter Schreie immer wieder. Schüsse fallen, Bomben rauschen nieder. Ich bin Soldat für ein verlorenes Land. Es reden Politiker ohne Verstand. Doch sie werden siegen und sie werden lügen, doch ohne mich. Ja, es ist Krieg. Ja, es ist Krieg. Es ist Krieg. Es ist Krieg. Doch ohne mich. Ich höre Schreie. Mein Freund sinkt nieder, getötet im Krieg. Er kämpft nie wieder. Niemand hört die Schreie. Alles nur ein Spiel. Der totale Krieg. Das tote Ziel. Sie werden siegen und sie werden lügen, doch ohne mich. Ja, es ist Krieg. Ja, es ist Krieg. Es ist Krieg. Es ist Krieg, doch ohne mich. Gegen ihre eigenen Lügen. Ja, es ist Krieg.